Kapitel 21. Eva geht in die Universität. Sie hat ein Seminar über das Thema Funktionalanalysis. Die Studenten sagen, uff, das ist sehr kompliziert. Aber Eva findet das Thema nicht kompliziert. Eva ist intelligenter als der Professor. Kapitel 22. In dem Seminar sitzt neben Eva eine Studentin. Die Studentin sieht asiatisch aus. Sie sagt, das ist sehr schwer. Kannst du mir helfen? Gerne, sagt Eva. Sie hilft der Studentin. Sie findet die Studentin sympathisch. Nach dem Seminar sagt die Studentin, vielen Dank für die Hilfe. Ich möchte dich zu einem Kaffee einladen. Kapitel 23. Eva und die Studentin gehen in die Cafeteria. Eva sagt, ich heiße Eva. Die Studentin sagt, ich heiße Sissi. Ich komme aus Korea. Eva ist erstaunt. Was? Du kommst aus Korea und heißt Sissi? Ja, meine Mutter hat als Kind den Film Sissi gesehen. Sie ist ein großer Fan von dem Film. Kapitel 24. In diesem Moment kommt ein Mann an den Tisch von Eva und Sissi. Er sagt, Hallo Sissi. Eva sieht den Mann an. Er hat blaue Augen, blonde Haare und sieht cool aus. Eva findet den Mann super. Sie denkt, ist das der ideale Mann für mich? Kapitel 25. Der Mann fragt, kann ich mit euch einen Kaffee trinken? Eva sieht in die blauen Augen und möchte ja sagen. Aber Sissi sagt schnell, nein, wir möchten über das Seminar sprechen. Schade, sagt der Mann und geht.